TKKG Junior, Folge 14. Eisige Diamanten. Im Juwelierladen des Vertrauens von Frau Sauerlich sind Diamanten im Wert von vielen tausend Euro gestohlen worden. Der Täter hat zwar Fußabdrücke im Schnee hinterlassen, aber die Polizei tappt dennoch im Dunkeln. Gut, dass TKKG in den Fall hineingezogen werden. Mit ihrem Spürsinn haben sie bald den ersten Verdächtigen ausgemacht. Aber Vorsicht, der Fall ist komplizierter als gedacht. TKKG, hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Weg. Zusammen sind wir TKKG. Hey, Klößchen! Ich bin vorne! Ich bin vorne! Aber ich bin an dir dran, Klößchen! Wow. Hey, du hast mich geschnitten, Tim! Sorry, will den Streckenrekord brechen, Gabi! Der Streckenrekord auf dem Marienberg lag bei 5 Minuten und 23 Sekunden. Das hatte zumindest der Wirt am Fuße des Berges gesagt. Dort beim Gasthof hatten sich Tim, Karl, Gabi und Klößchen die vier Schlitten, auf denen es jetzt abwärts ging, geliehen. Die Fahrstraße auf dem Berg war im Winter gesperrt und diente als beliebte Schlittenabfahrtsstrecke knapp außerhalb der Millionenstadt. Bei hohem Tempo war es nicht leicht, in den Kurven auf dem Schlitten zu bleiben, besonders für Gabi, die zwischen ihren Beinen noch ihren geliebten Cockerspaniel Oscar transportierte. Achtung, ich komme! Oh oh! Scharfe Kurve voraus! Jetzt hab ich dich! Du bist zu schnell, Klößchen! Nein, nein! Oh, doch, doch! Au! Oh, oh, oh, oh, oh. Klößchen ist gestürzt. Ich halte eben an. Klößchen war über und über voll Schnee, als er sich aufrappelte. Die Kurve verbreiterte sich an dieser Stelle zu einem Parkplatz. Auch Karl und Tim stoppten ihre Schlitten. Oh, tja, den Streckenrekord kann ich jetzt vergessen. Alles in Ordnung, Klößchen? Oh. Mein linker Schuh ist undicht. Meine Zehen sind gefroren. Außerdem verhungere ich. Ich brauche jetzt erstmal eine Tafel Sauerlich-Schokolade. Solange du an Schoki denken kannst, ist ja alles gut. Schokolade wärmt den Körper. Wusstet ihr das nicht? Ist das wissenschaftlich bewiesen? Naja, es funktioniert. Das genügt doch. Seht mal, was ist das für ein Höhleneingang? Da drüber hängt ein Schild. Zanoni Eispalast. Lecker. Nein, Klößchen. Hier geht's nicht um Speiseeis. Schade. In der riesigen Marienhöhle gab es früher eine sogenannte Eisskulpturen- und Eisabenteuerwelt. Aber das Unternehmen musste schließen. Da vorne steht ein roter Pickup. Was hast du vor, Tim? Ich hab da so eine Vorahnung. Das Tor zur Höhle ist offen. Na, kommt schon. Wenn wir schon eine Pause machen, können wir doch auch einen Blick in die Höhle werfen. Na gut. Tim, warte auf uns. Komm, Oskar. Von wegen Pause machen. Oh, ist das dunkel hier. Oh, macht eure Handytaschenlampen an. Ja. Wow. Hier stehen so kleine Wagen rum, mit denen man in den Stollen gefahren ist. Grubenhunde heißen die in der Bergarbeitersprache. Cool. Kommt, wir laufen die Gleise entlang. Wartet auf mich. Ist das unheimlich hier drin. Oh, und kalt. Mhm. Vorne ist eine Eishalle oder so. Au! Au! Was ist passiert, Klößchen? Ein spitzer Dolch in meinem Nacken. Zeig mal. Das ist nur der lange Zahn eines Säbelzahntigers. Was? Säbelzahntiger? Aus Eisklößchen. Aus Eis. Ach so. Schaut euch mal um. Wow. Wow. Oh, Wahnsinn. Riesige Skulpturen aus Eis. Die tun nichts aus Gang. Guck mal da. Mann. Eissaurier. Cool. Die sind gigantisch. Wow. Und total unheimlich. So viele Tiere geschnitzt aus Eisblöcken. Oh. Wahnsinn. Ihr führt einen Stollen in die Eisabenteuerwelt. Kommt. Bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist, Tim? Klar, wird schon schief gehen. Na toll. Wow. Was glitzert da an dieser Ausbuchtung? Hm? Mal sehen. Eine Schatztruhe aus Eis, gefüllt mit glitzernden Eisedelsteinen. Wow, ist das schön. Aber vorsichtig, darüber hängen lange spitze Eiszapfen. Oh, die wirken gefährlich. Mhm. Coole Abenteuerwelt, oder? Hm. Na, ich weiß nicht. Plötzlich huschte ein Schatten über die glitzernde Eiswelt. Da ist jemand. Hallo? Hallo? Hinter uns. Oh. Keine Angst, Kinder. Manometer. Wer sind Sie? Oh, Matteo Giannoni. Und ihr? Gehört Ihnen der Eispalast? Ja. Aber er ist geschlossen. Der Zutritt ist verboten. Seht ihr, das Tor war offen und... Naja, wir waren neugierig. Es ist gefährlich in der Eishöhle. Aber auch wunderschön. Ich weiß. Manchmal werde ich sentimental. Dann kehre ich zurück und schaue mir die schönen Eisskulpturen an. Für mich sind sie wie echte Lebewesen. Mhm. Schade, dass sie schließen mussten. Ja, wirklich. Tja, zu wenig Besucher, zu viele Kosten. Was erwartet einen in der Eisabenteuerwelt? Na, Eisabenteuer. Diese riesigen Eiszapfen zum Beispiel sind aus Glas. Ah. Als die Besucher auf den Wagen vorbeigefahren sind und die schönen Eisedelsteine glitzern sahen, ups, sind die Eiszapfen nach unten gerasselt und haben den Zugang zum Schatz versperrt. Das war immer ein großer Schocker. Kann ich mir vorstellen. Ja. Tja. Aber jetzt muss ich euch bitten, die Höhle auf schnellstem Weg wieder zu verlassen. Aus Sicherheitsgründen. Ja. Alles klar. Entschuldigen Sie nochmal, dass wir hier einfach so reingegangen sind. Alles gut. Macht euch keine Sorgen. Ich hätte es in eurem Alter wahrscheinlich nicht anders gemacht. Auf Wiedersehen. Ja, ciao. Tschüss. Tschüss. Kommt, hier geht's aus. 3 Minuten später standen TKKG wieder am Höhleneingang. Rückt mal vor dem Schild zusammen. Ich mache ein Foto als Erinnerung an unseren Besuch im Eispalast. Oh. Lächeln. Lächeln ist gut, wenn einem die Zähne abfrieren. Tschüss. Tschüss. Das war's. Oh, wartet. Meine Mutter. Mama? Willi, Schatz, bist du auch warm genug angezogen? Echt jetzt? Deshalb rufst du an? Das ist total peinlich. Peinlich? Oh, was ist denn daran peinlich? Verstehe ich nicht. Also, eigentlich wollte ich dich erinnern, dass ich euch wie vereinbart in 15 Minuten mit Georg an der S-Bahn-Stadion abhole. Und dann gehen wir endlich Winterstiefel kaufen für dich. Sagen wir in einer halben Stunde? Wir haben einen Abstecher in Zanonis Eispalast gemacht. Also, in Begleitung von Herrn Zanoni natürlich. Zanoni? Ja, gut, dass du mich erinnerst, Willi. Seit Tagen vergesse ich, mein Diamantenkollier zur Reparatur zu bringen. Das packe ich jetzt gleich ein. Zur Reparatur im Eispalast? Nein, zu seiner Frau, Maria Zanoni, die Goldschmiedin. Also, in einer halben Stunde bei der S-Bahn. Alles klar, Mama. Tschüss. Tschüss, Frau Sauerlich. Ciao. Bis später. Ihr habt's gehört. Yep. Deine Mami macht sich Sorgen um ihren Willi. Haha. Eine halbe Stunde wird knapp. Also ab auf die Schlitten. Ja. Weiter geht's, Oskar. Ich gehe mal eben zu Juwelier Heinz und gebe mein Diamantenkollier ab. Dann kaufen wir Winterstiefel für dich, du Armer. Wir holen uns eben gebrannte Mandeln. Oh ja. Nein, ich glaube, Wir würden gerne mit zum Juwelier kommen. Hä? Ach so, wollen wir das? Ja, das wollen wir. Och, Menno. Na gut, dann kommt doch mit. Jetzt sahen auch Gabi, Karl und Klößchen, warum Tim unbedingt mit zum Juwelier gehen wollte. Polizei, Tatort, war auf dem rot-weißen Absperrband zu lesen, das den Hinterhof abriegelte. Komm, Oskar. Hallo? Augenblick, ich komme. Ach, du bist es, Erna. Rieke. Hallo. Hallo. Guten Tag, Frau Heinz. Darf mein Hund mit rein? Hund? Ja, aber klar doch. Danke. Ach, tut mir leid, ich bin heute nicht ganz ich selbst. Hat das mit dem Absperrband der Polizei zu tun? Ja, heute Nacht wurde hier eingebrochen. Was? Oh. Na, echt? Rieke, das ist ja furchtbar. Allerdings, aber lass uns jetzt nicht darüber sprechen. Kommst du wegen deines Colliers? Willst du es Maria selbst zeigen? Ja, Rieke. Kommt mit nach hinten in die Schmuckwerkstatt. Das ist das Reich unserer Goldschmiedin, Frau Zanoni, und unseres Diamantenschleifers, Herrn Klotz. Bitte sehr. Maria, Frau Sauerlich ist da. Frau Sauerlich, hallo. Hallo, Kinder. Guten Tag. Guten Tag. Hi. Tag. Hallo, Frau Zanoni. Ich habe schon gehört. Ja, ganz schlimm. Aber zum Glück ist uns nichts passiert. Oh ja, wie recht Sie haben. Mhm. Gut. Also, hier ist das Collier. Ach, Sie haben das so schön entworfen und so detailgenau gefertigt. Ich kenne keine bessere Goldschmiedin als Sie. Ach, Frau Sauerlich. Nein, ich meine das ernst. Jeder einzelne Diamant ist perfekt eingesetzt. Nur hier, sehen Sie? Oh ja. Hier ist einer herausgebrochen. Ich sehe es. Das darf nicht passieren. Das repariere ich. Auf unsere Kosten natürlich. Nein, nein. Das bezahle ich, Rieke. Aber ganz sicher. Haben Sie den Diamanten dabei? Ach, Mist. Den habe ich zu Hause extra noch in eine kleine Schatulle gelegt, um ihn nicht zu verlieren. Und die Schatulle steht auf dem Küchentisch. Ich bringe ihn heute Nachmittag vorbei. Kein Problem. Morgen reicht auch. Darf ich fragen, was gestohlen wurde? Diamanten. Jede Menge Diamanten. Oh. Seht ihr den kleinen Safe neben dem Arbeitsplatz von Herrn Klotz? Ah, hallo Kinder. Guten Tag. Hallo. Hallo. Hallo. In dem Safe sind, also waren, die Diamanten drin, die Herr Klotz bearbeitet. Er ist Diamantenschleifer. Ein wundervoller Beruf. Ja, so ist es. Und der Safe war voller Diamanten? Ja. Ein paar Rohdiamanten und eine ganze Menge geschliffene weiße Diamanten. Die waren für eine ganz besondere Schmuckkollektion. Ein sehr üppiger Auftrag. Von einem ganz besonderen Kunden. Ich kenne quasi jeden Diamanten, den ich hier abends einschließe, persönlich. Hm. Da waren bestimmt 200 Karat drin. Karat? Mhm. Das ist eine Gewichtsangabe für Edelsteine. Aha. Ein Karat entspricht 0,2 Gramm. Ja, ganz genau. Ein geschliffener Diamant mit einem Karat kann durchaus 300 Euro kosten. Oh. Je nach Farbe und Reinheit. Und je nach Schliff. Ein besonders gelungener Schliff macht einen Diamanten noch kostbarer. Mhm. Moment. Also sprechen wir von einem Gesamtschaden von 200 mal 300? Also 60.000 Euro? Mhm. Eher 100.000, würde ich sagen. Es ist noch nicht klar, ob mir meine Versicherung den Schaden ersetzt. Es gibt da Ungereimtheiten. Das ist so bitter. Oh. Ja. Mann. Ach, Rieke. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Wir können das vielleicht. Mhm. Ihr? Oh, ja. Wie ist denn der Einbruch passiert? Der Einbrecher hat draußen Montageschaum in die Klingel der Alarmanlage gespritzt. Das hat den Alarm außer Gefecht gesetzt. Aha. Dann kam er über den Hof, durch die Hintertür. Oh. In die sind mehrere kleine Glaselemente eingesetzt. Oh. Eines wurde zerbrochen. Der Einbrecher muss den Tresor gesehen haben und hat ihn geknackt. Mit einem Schweißbrenner? Nein, der Tresor ist heil. Also hat er ihn klassisch geknackt, mit Stethoskop. Stethoskop? Das ist doch das Ding, mit dem einen der Arzt abhört, oder? Genau. Stethos ist altgriechisch und heißt Brust. Und Scope kommt vom altgriechischen Wort für betrachten oder prüfen. Also ist das Ding ein Brustprüfer. So ist es. Man kann es aber auch an einen Safe halten. Dann kann man das leise Klicken der kleinen Bolzen hören, wenn man das Stellrad dreht. Ein Profi kann so mit viel Geschick und Übung den Code herausfinden. Wow. Genau so muss es passiert sein. Ja. Dürfen wir einen Blick auf die Hintertür werfen? Wenn ihr wollt, sie steht offen. Die Polizei sagte, ich darf sie nicht anfassen. Okay. Aha. Schaut mal, Freunde. Seht ihr, was ich sehe? Glasscherben auf dem Boden? Ja, aber sieht weniger nach einem Einbruch als nach einem Ausbruch aus. Stimmt. Wenn ein Einbrecher eine Glasscheibe von draußen einschlägt, müssten die Scherben hauptsächlich drinnen landen, im Geschäft. Aber die hier liegen hauptsächlich draußen im Hausflur. Korrekt. Das meinte Frau Heinz also mit Ungereimtheiten. Kommt, wir sehen uns mal im Hinterhof um. Über den Hausflur gelangten TKKG in den verschneiten Hinterhof. Wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen keine Spuren verwischen. Im Gegenteil. Wir nehmen Spuren auf. Da sehe ich schon was. Fußspuren im Schnee. Ich mache mal ein paar Fotos. Männerschuhe, würde ich sagen. Ich habe ein Maßband in meinem Rucksack dabei. So. Aha, 29,5 cm. Ich schaue eben im Internet nach. Wartet. Schuhgröße 29,5 cm. Deutschland. So. Das entspricht einer 46. Sag ich ja. Männerschuh. Anzunehmen. Lasst uns weiter umsehen. Aber seid vorsichtig. Zerstört nicht die Abdrücke. Hier. Noch ein Abdruck im Schnee. Als hätte da etwas Großes gestanden. Moment, daneben liegt was. Ein Schlüssel. Passt der vielleicht zur Hintertür? Nein, das sieht nach einem Schlüssel von einem Vorhängeschloss aus. Ja, würde ich auch sagen. Da sind noch andere Spuren. Reifenspuren, aber ganz schmale Reifen. Psst, da ist jemand. Oh, bei den Mülltonnen. Hallo? Hallo! Oh, Mann, hast du mich erschreckt! Was machst du da? Ich wohne hier. Das junge Mädchen mit der bunten Mütze saß im Rollstuhl und fuhr jetzt durch den Schnee auf TKKG zu. Aber was macht ihr hier? Wir ermitteln in Sachen Einbruch. Ich bin Gabi und das sind Tim, Hi. Karl und Willi, genannt Klößchen. Hi. Klößchen? Weiß auch nicht, wie man auf diesen Spitznamen kommt. Ich finde Superman auch passender. Ich bin Amelie und ich ermittle auch in Sachen Einbruch. Das trifft sich ja gut. Hast du Anhaltspunkte? Es war 2 Uhr nachts, als ich gehört habe, wie Glas splitterte. Oh, was? Davon bin ich aufgewacht. Ich bin ans Fenster und habe einen Mann im Hinterhof gesehen. Du hast Glassplittern hören und kurz danach war der Mann im Hof? Ja, ich habe gerufen, dann ist er schnell weggerannt. Dann wurde das Glas tatsächlich nicht zum Einbrechen zertrümmert, sondern ist auf der Flucht zersplittert. Aber warum zerschlägt er die Scheibe, bevor er abhaut? Das macht doch gar keinen Sinn. Muss ja keine Absicht gewesen sein. Vielleicht hat er auf der Flucht vor lauter Eile die Tür geknallt und dabei ist die Scheibe zersprungen. Hast du ihn erkennen können? Nein, es war zu dunkel und er war maskiert. Er hat zu mir nach oben geschaut und hat sich wohl ziemlich erschreckt. Als er weggerannt ist, ist er im Schnee ausgerutscht, hat sich aufgerappelt und ist davongehumpelt. Er muss sich verletzt haben beim Hinfallen. Das war genau hier. Das erklärt diesen großen Abdruck im Schnee. Und genau an dieser Stelle haben wir den Schlüssel gefunden. Er muss ihn verloren haben. Ja. Ich hab noch mehr. Schaut mal. Diesen Papierschnipsel hier habe ich gerade bei der Mülltonne gefunden. Was steht da drauf? N-Code Ra. N-Code Ra? Was soll das heißen? Weiß ich noch nicht. Muss erst noch die anderen Schnipsel finden. Code. Das könnte mit dem Code für den Tresor zusammenhängen. Respekt. Das ist ziemlich gute Detektivarbeit, Amelie. Ja. Wirklich. Ich weiß. Ich kümmere mich weiter um diese Notiz. Habt da schon eine Idee? Aber dieses Stück Papier sollte ich dennoch meinem Papi übergeben. Mein Vater ist Kommissar bei der Kripo. Echt? Wow. Dann fotografiere ich das einfach. Dann habe ich eine Kopie. Ja, mach das. So. Hier, der Schnipsel. Danke. Ich rufe Papi gleich mal an. Gabi, was gibt's? Hallo, Papi. Oskar sagt auch Hallo. Hallo, Oskar, du alter Spürhund. Wir sind gerade bei Frau Heinz und haben hier ein mögliches Beweismittel für dich. Der Fall Juwelier Heinz. Wie seid ihr denn da schon wieder reingeraten? Sie wissen doch, dass wir überall unsere Detektivnamen reinstecken. Genau. Oh ja, das weiß ich. Kommt doch hier im Präsidium vorbei. Ich kann jetzt nicht weg. Gleich kommt der Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Tag und Nacht. Aha. Der war laut Tourenprotokoll ziemlich genau zur Tatzeit vor Ort. Vielleicht ist dem etwas aufgefallen. Super. Wir sind in 15 Minuten bei dir. Tschüss. Tschüss. Bis gleich. Dann nichts wie los. Ich gebe dir noch meine Telefonnummer, Amelie. Okay. Ruf an, wenn du was hast. Das mache ich. Tschüss. Wolltest du jetzt nicht mit deiner Mutter Winterstiefel kaufen gehen, Klößchen? Ach, das kann warten. Den Fall löse ich auch mit nassen Zehen. Das nenne ich mal eine gute Einstellung, Klößchen. Oskar weiß genau, dass wir am Polizeipräsidium angekommen sind. Papi hat immer kleine Leckerlis für ihn in der Schublade. Mein Vater hat in seinem Büro auch immer was für mich in der Schublade. Die neuesten Sauerlich-Schokoladen-Versuchstafeln. Oh, schaut mal, wer da gerade angekommen ist. Der Wachdienst Tag und Nacht. Den befragen wir gleich mal. Ja. Guten Tag. Hallo. Tag, mein Name ist Tim Carsten. Ja, und ich bin Manuel Kohl. Kennen wir uns? Nein. Uns verbindet sozusagen der Einbruch bei Juwelier Heinz. Ihrem Tourenprotokoll und einer aufmerksamen Nachbarin zufolge könnten Sie den Einbrecher gesehen haben. Aha. Aufmerksame Nachbarin, sagst du. Aha. Was ist nochmal ein Tourenprotokoll? Wacheleute müssen auf ihrer Tour durch die Stadt an jedem überprüften Objekt einen dort angebrachten Code einscannen, um zu protokollieren, dass sie vor Ort waren. Aha. Ja, das ist richtig. Aber ich weiß nicht, warum ich mit euch darüber reden sollte. Wir wollen Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Die ich euch aber nicht beantworte. So, und ich gehe da jetzt mal rein, ja? Also. Oh, tja. Hey, er humpelt. Hat Amelie nicht gesagt, dass der Täter im Schnee ausgerutscht und dann davongehumpelt ist? Ich vermesse mal schnell seinen Schuhabdruck. Mal sehen. Ist eine 46. Schaut mal, er hat sich umgesehen und biegt ab. Er geht nicht ins Präsidium. Ich gebe gleich mal Papi Bescheid. Wir hängen uns an ihn dran. Hinterher. Psst. Er steht da und telefoniert. Was machen wir denn jetzt? Wir fliegen auf, Mann. Was? Alles zugeben? Warte mal kurz. Verfolgt ihr mich? Nö, wir hatten nur zufällig den gleichen Weg. Ich glaube, jetzt geht's los. Was wollt ihr von mir? Am liebsten wollen wir wissen, warum Sie humpeln. Mhm. Warum ich humple? Weil ich mich aufs Eis gelegt habe. Gestern Nacht. Mhm. Nee, vorgestern auf dem Eislaufplatz mit meiner Tochter. Sonst noch was? Soweit wir wissen, hatten Sie einen Termin bei Kommissar Glockner. Na, da seid ihr aber gut informiert. Ist es mir dennoch gestattet, zu telefonieren? Dann kommt Kommissar Glockner eben zu Ihnen. Hallo, Papi. Hallo, Gabi. Oh. Hallo, ihr drei. Guten Tag. Hallo, hallo, Herr Kommissar. Und natürlich auch du, Oskar. Na, komm her. Oh, Papi, jetzt wird mir einiges klar. So, liebe Junior-Detektive, was habt ihr heute für mich? Gabi meinte ein verdammt heißes Eisen. Herr Manuel Kohl war zur geschätzten Tatzeit am Tatort. Aha. Das beweist sein Tourenprotokoll. Ja. Er hatte einen Schlüssel, also Zugang zum Geschäft. Interessant. Das stimmt. So erklärt sich, warum die Scheibe erst nachträglich und von der falschen Seite eingeschlagen wurde. Ach. Reine Ablenkung. Mhm. Die Schuhgröße stimmt mit den Abdrücken im Hinterhof überein. Aber... Und er humpelt. Aha. Was sich mit der Aussage einer Augenzeugin deckt, die den Täter stürzen und weghumpeln sah. Augenzeugin? Ja, eine Nachbarin. Amelie. Mhm. Das ist ja allerhand. Haben Sie dazu etwas zu sagen, Herr Kohl? Vielleicht auf dem Präsidium? Oh, das sieht nicht gut aus. Das kann man wohl sagen. Aha. Jetzt knickt er ein. Die Sache ist die, ich war gar nicht am Tatort. Aber... Nicht? Das Tourenprotokoll. Ich habe ein Alibi. Was? Ich war zum Tatzeitpunkt in meiner Stammkneipe. So, so. Dafür gibt es sehr viele Zeugen. Und woher wissen Sie dann, wann der Tatzeitpunkt war? Ha! Ich weiß, dass ich am Tresen stand, als ich den Code von Juwelier Heinz gescannt habe. Ah. Also, wenn das der Tatzeitpunkt war, weiß ich also, dass ich mich zur Tatzeit in meiner Stammkneipe aufhielt. Aber die Codes sind doch in den Objekten, die Sie überwachen, angebracht. Genau. Ja. Ein Kollege von mir und ich, wir haben verschiedene Codes kopiert. Ach, also. So sparen wir uns ab und zu den Weg zum Objekt und scannen die Codes einfach am Tresen. Wie bitte? Oh, das ist ein Betrug. Betrug, ja. Und was für einer? Ja. Aber kein Diamantendiebstahl. Das würde ich nie machen. Und Alibi ist Alibi. Das werden wir allerdings überprüfen müssen. Sie kommen bitte mit mir mit. Ja, Herr Kommissar. Und ich muss ganz schnell nach Hause. Ich spüre meine Zehen schon nicht mehr. Kommt ihr mit? Wenig später saßen die vier Freunde in Klößchens Zimmer in der Villa Sauerlich. Klößchens Zehen des linken Fußes steckten in einer Schüssel mit lauwarmem Wasser. Dazu gab's Sauerlich Schokolade für alle. Alle außer Oskar natürlich. Foto, Oskar. Braver Hund. Gut gemacht. So, jetzt nochmal zurück zu Alaba. Was hat denn der Fußballspieler mit unserem Fall zu tun? Alibi, nicht Alaba. Ach so. Aha, ja dann. Du weißt trotzdem nicht mehr, was gemeint ist. Stimmt's? Nö. Das ist ein kriminalistischer Begriff. Ein Alibi ist der Beweis dafür, dass sich ein Verdächtiger zur Tatzeit nicht am Tatort aufgehalten hat. Und somit als Täter nicht in Frage kommt. Ja, wenn also verschiedene Besucher der Kneipe bezeugen können, dass Manuel Kohl gegen 2 Uhr in der Kneipe weit entfernt vom Tatort war, kann er nicht der gesuchte Täter sein. Wusste ich doch schon vorher. Ich wollte nur einen Witz machen. Manuel Kohl ist also raus. Wir müssen neu ansetzen. Ich glaube, Karls Theorie ist gut. Der Täter hat die Scheibe nur zur Ablenkung eingeschlagen. Weil er höchstwahrscheinlich einen Schlüssel hatte. Ja. Dann müssen wir uns fragen, wer hat denn alles einen Schlüssel zum Juwelier? Das müssen wir herausfinden und dann jeden Einzelnen überprüfen. Da hat uns der Einbrecher ganz schön Arbeit eingebrockt. Und alles nur wegen einer Handvoll Glitzersteinen. Was haben die nur alle mit diesen Diamanten? Es ist die Seltenheit, die sie wertvoll macht, Klößchen. Aha, ich bin auch selten. Genau genommen sehr selten. Es gibt mich nur ein einziges Mal auf der Welt. Genau. Darum bist du ja auch so unglaublich wertvoll für uns, Klößchen. Oh. Aber anders als du, Klößchen, sind Diamanten vor sehr langer Zeit unter enormen Druckverhältnissen tief unter der Erde aus Kohlenstoff entstanden. Physikalisch sind sie hochinteressant. Es gibt kaum etwas Härteres als Diamanten. Echt jetzt? Aber die sehen doch aus wie Eis oder Glas. Ich kann nicht glauben, dass Diamanten härter sein sollen als Stahl oder so. Warte. Ich müsste da etwas in meinem Detektivrucksack haben. Hier. Das ist eine Nadelfeile mit Diamantbeschichtung. Gibt's in jedem Baumarkt. Kostet keine 10 Euro. So wenig? Ja. Der Diamantenstaub kommt von Industriediamanten. Die sind relativ günstig und zur Schmuckerzeugung völlig ungeeignet. Aha. Mit so einer Diamantbeschichtung kann man jedes beliebige Material feilen. Gib mal her. Ich probiere mal hier am Fenstergriff. Der ist aus Eisen. Tatsächlich. Die Nadelfeile ritzt Eisen wie Butter. Und vielleicht die Beine vom Schreibtisch? Okay, verstehe. Aber was passiert, wenn ich damit einen Diamanten ritze? Das schafft diese billige Feile nicht. Gute Schmuckdiamanten sind robuster als die Beschichtung der kleinen Feile. Aber sie ist stärker als gefälschte Diamanten. Also kann man mit ihr echte Diamanten von falschen unterscheiden. Aha. Ich hol den Diamanten von meiner Mutter. Ich hab die Schatulle auf dem Küchentisch gesehen. Wartet. 3 Minuten später war Klößchen wieder zurück. Da ist der kleine Diamant. Schaut mal. Wie der glitzert. Das macht der Schliff. Ein guter Schliff fördert die Lichtbrechung und sorgt für das typische Farbenspiel. Das ist also Henry Klotz Verdienst. So, jetzt ritze ich mal den Diamanten. Du wirst sehen, der bleibt vollkommen unversehrt. Nö, tut er nicht. Wie bitte? Zeig her. Da, siehst du? Hä? Ich brauche meine Lupe. Tatsächlich, der Diamant hat 2 tiefe Rillen. Zeig mal her. Ist ja interessant. Aber was heißt das jetzt, Karl? Das heißt, dass dieser Diamant nicht echt ist. Sondern? Na, eine Fälschung. Also, das kann nicht sein. Aber wie kommt der falsche Diamant in das Collier von Frau Sauerlich? Wir müssen dringend zurück zu Juwelier Heinz und das gesamte Collier untersuchen. Gute Idee. Meinst du, wir könnten außerdem mal kurz an die Schmuckkollektion deiner Mutter, Klößchen? Hallo? Augenblick bitte. Mach Sitz, Oskar. Gut so. Sind deine Zehen wieder steif gefroren? Nein. Ich habe links extra 3 Socken angezogen, damit ich nicht friere. Und jetzt drückt der Schuh. Oh Mann, Klößchen, du brauchst echt dringend neue Winterstiefel. Ich muss den Schuh ausziehen. So, bitte, die Herrschaft. Ach, ihr seid es. Hallo. Wie kann ich euch helfen? Einmal Winterstiefel Größe 36, bitte. Wie bitte? Nur Spaß. Ich musste nur mal eben einen Schuh ausziehen, weil er drückt. Und? Sonst noch was? Ist Frau Heinz da? Nein. Ich bin der Letzte hier im Laden heute. Ich muss noch mal an das Collier von meiner Mutter ran. Ich hole es. Aber du kannst doch nicht... Keine Sorge. Wir müssen nur etwas überprüfen. Geht ganz schnell. Da ist es. Und das ist der Diamantprüfer. Den habe ich schon bei unserem ersten Besuch auf dem Arbeitsplatz von Frau Zanoni gesehen. Und was wird das jetzt? Wie gesagt, wir müssen etwas überprüfen. Ein Diamantprüfer misst die Wärmeleitfähigkeit und elektrische Leitfähigkeit des Steins und kann sofort echt und falsch unterscheiden. Ja, genau so ist es. Ich halte die Spitze hier an einen Stein aus dem Collier. Das Gerät leuchtet grün. Der Diamant ist echt. Und weiter. Echt. Oh, rotes Licht. Der Diamant ist falsch. Nein. Wie bitte? Tja, jetzt brauchen wir doch ein wenig länger. Was ist das? Eine Auswahl von Diamantschmuck meiner Mutter. Alles von hier. Es dauerte 15 Minuten, bis Karl jeden einzelnen Diamanten getestet hatte. Tim verfolgte unterdessen das Minenspiel von Henrik Klotz. Fertig. Was hast du rausgefunden, Karl? 5 Steine im Collier sind keine Diamanten. Auch bei den anderen Schmuckstücken sind Fälschungen dabei. Ich kann's nicht glauben. Das gibt's doch nicht. Tja, irgendjemand hat falsche Diamanten in den Schmuck meiner Mutter geschmuggelt. Und die echten Steine vielleicht selbst eingesteckt. Das müsste jemand sein, der Zugang zu den Diamanten hat. Herr Klotz, Sie haben doch uneingeschränkten Zugang zu den Diamanten im Tresor, oder? Natürlich habe ich das. Ich schleife sie doch. Und Sie haben auch einen Ladenschlüssel. Korrekt. Und wenn ich mir Ihre Schuhe ansehe, würde ich auf Größe 46 tippen. Stimmt's? Also langsam wird mir das hier zu bunt. Ich habe das Gefühl, ihr verdächtigt mich mit irgendwelchen Diamantendiebstählen und Gaunereien zu tun zu haben. Naja, ich würde zumindest meinem Vater empfehlen, mal mit Ihnen zu sprechen. Gabis Vater ist nämlich bei der Kripo. Genau. Kripo? Also jetzt reicht es aber. Die Vorstellung ist beendet. Ich muss mir das nicht gefallen lassen. Zieh du bitte deinen Schuh wieder an und dann raus mit euch. Und ich mach jetzt Feierabend. Aber... Kein Aber. So, Licht aus. Und ihr geht jetzt. Ja, ja. Und tschüss. Wo sind denn meine Schlüssel? Wo sind sie denn? Der ist jetzt aber ziemlich eingeschnappt. Ganz schön verdächtig. Ja. Ihr seid ja immer noch da. Packt euren Schmuck ein und los jetzt. Ich helf dir. Da liegt noch was. Raus mit euch. Die Alarmanlage ist schon scharf. Ich muss innerhalb von 60 Sekunden abgeschlossen haben. Los, Beeilung. Schon gut. Oh, ich habe noch den Diamantprüfer von Frau Zanoni. Den kannst du ihr ein anderes Mal zurückgeben. Hm. Und jetzt tschüss. Weg ist er. Gabi, ruf deinen Vater an. Wir hängen uns da mal dran. Ich schreibe eine SMS. Alles gut, Oskar. Komm. Während du die Diamanten getestet hast, habe ich Henrik Klötz beobachtet, Karl. Aha. Der wurde immer blasser und hat sogar angefangen zu schwitzen. Er ist nervös geworden, ganz klar. Ich habe meinem Vater unseren Standort geschickt. So weiß er, wo wir gerade sind. Gute Idee. Hier geht's lang. Er sieht sich ständig um, als wolle er jemanden abschütteln. Er ist in die Seitengasse gebogen. Wartet! Meine Zehen tun weh. Ich bin auf zwei Socken runtergegangen, aber es drückt immer noch. Langsam glaube ich, du wärst barfuß überhaupt am allerbesten dran. Haha, sehr witzig. Hey, er ist weg. Nein, er hat da geklingelt und ist dann rein. Mal sehen, was da dran steht. Schlaflabor, gute Nacht. Schlaflabor? Klingt super. Als Tim, Karl, Gabi, Klößchen und Kommissar Glockner kurze Zeit später das Schlaflabor betraten, sahen sie Henrik Klotz im Wartebereich sitzen. Guten Tag, Herr Klotz. Hier? Ist das dein Vater? Ja, das ist er. Dann guten Tag, Herr Kriminalkommissar. Wenn Sie glauben, dass ich etwas mit dem Einbruch zu tun habe, dann irren Sie sich. Ich habe ein Alibi. Ein wasserdichtes Alibi. Dann kann Ihr Alibi mehr als mein linker Schuh. Löschen. Stimmt doch. Hallo, die Herrschaften. Entschuldigung. Also, mein Name ist Dr. Dennis Zettelheim. Ich leite dieses... Verzeihung, ich habe schlecht geschlafen letzte Nacht. Ich leite dieses Schlaflabor. Habe ich das richtig gehört? Sie sind Kriminalkommissar? Glockner, Kriminalpolizei. Guten Tag. Ich überprüfe das Alibi dieses Herrn von letzter Nacht. Aha. Verstehe. Was macht denn ein Arzt in einem Schlaflabor? Schlafen? In einem Schlaflabor schlafen nicht die Ärzte, sondern die Patienten. Dabei werden sie überwacht, um etwa Schlafstörungen und anderen Krankheiten auf die Spur zu kommen. Interessant. Hätte ich nicht besser sagen können. Los, sagen Sie es ihm, Herr Doktor. Herr Klotz leidet an Schlafapnoe. Seine Atmung stockt im Schlaf. Ganz schlimm. Aha. Ich habe das schon viele Jahre und wollte das immer schon untersuchen lassen. Er hat kurzfristig um einen Termin gebeten und der war gestern Nacht. Mhm. Ich kann bezeugen, dass Herr Klotz die ganze Nacht hier in unserem Schlaflabor gelegen hat, wie sich das gehört. Eben. Angeschlossen an unterschiedliche Geräte, permanent überwacht. Sogar gefilmt. Genau. So. So sieht also ein wasserdichtes Alibi für eine ganze Nacht aus. Wasserdichter geht's wohl nicht. Na dann. Herr Klotz kann also um 2 Uhr nachts unmöglich im Juweliergeschäft in der Altstadt gewesen sein? Ganz genau. Vollkommen unmöglich. Und jetzt? Tja, also, ich gehe davon aus, dass Sie Ihre Aussage auf dem Präsidium wiederholen können, Herr Doktor. Aber selbstverständlich. So. Und jetzt würde ich gerne mit Herrn Klotz den Befund durchgehen. Kommen Sie. Herr Klotz, ich bitte Sie dennoch, danach zum Präsidium zu kommen. Hä? Neben dem Einbruch steht noch ein anderes Verbrechen im Raum. Kein Problem. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Das werden wir noch sehen. Der Schuh ist doch wunderbar, Willi. Ich weiß nicht. Willst du noch in den zweiten schlüpfen? Nein, der ist zu klein, der drückt. Aber das ist doch kein Problem. Ich frag mal, ob sie den auch eine Nummer größer haben. Hallo? Oh. Hallo. Was ist mit dem hier? Nee. Klößchen war eingeknickt. Nix da, den Fall löse ich mit nassen Zehen. Dichte Winterstiefel mussten her. Mist. Was ist los, Tim? Ich hab vergessen, Herrn Glockner den Schlüssel zu geben, den wir im Hinterhof gefunden haben. Oh nein. Wir schauen gleich nochmal bei ihm vorbei. Würde sowieso gern wissen, was Herr Klotz zu der Sache mit den falschen Diamanten sagt. Ist schon verrückt, oder? Da leidet Herr Klotz jahrelang an Schlafapnoe und dann lässt er sich zufällig genau in der Nacht im Schlaflabor untersuchen, in der an seinem Arbeitsplatz eingebrochen wird. Ja, echt ein krasser Zufall. Die Wahrscheinlichkeit für so einen Zufall liegt vielleicht bei 0,05%. 0,05% sagt mir nichts. Aber mein detektivischer Spürsinn sagt mir, dass da etwas nicht stimmt. Ich meine, ein Alibi für eine ganze Nacht, bezeugt von einem Wissenschaftler. Besser geht's ja nicht. Ja, stimmt. Als hätte Klotz den Termin bewusst auf diese Nacht gelegt, um ein perfektes Alibi zu haben. Ja, weil er wusste, dass man ihn verdächtigen würde. Weil er ja Zugang zum Geschäft hat und den Tresorcode weiß. Ja. Okay, aber wenn er schon vorher von dem Einbruch wusste, warum hat er ihn denn nicht verhindert? Vielleicht, weil er etwas abbekommen sollte. Dann wäre er ein Komplize. Eine Nachricht von Amelie. Oh. Oder weil er erpresst wurde. Erpresst? Was? Amelie hat in detektivischer Kleinstarbeit die restlichen Zettelschnipsel im Müll gefunden und das Puzzle zusammengebaut. Auf dem Zettel steht: Rück den Code raus oder ich verrate alles. Wow. Tolle Arbeit von Amelie. Top, grandios. Das schreibe ich ihr. Und dass sie den Zettel bitte meinem Vater übergeben soll. Oder ich verrate alles. Geht diese Nachricht vielleicht Henrik Klotz? Und meint der Erpresser damit das Austauschen von echten Diamanten gegen Fälschungen? Lasst uns mal überlegen. Nehmen wir an, Henrik Klotz zweigt seit Jahren immer wieder kleine Diamanten ab. Wer könnte davon Wind bekommen haben? Na, die Goldschmiedin, die Steine in den Schmuckstücken verarbeitet. Frau Zanoni. Stimmt. Warum auch sollte eine Goldschmiedin ein Diamantprüfgerät auf dem Arbeitsplatz liegen haben? Ja. Sowas braucht sie für ihre Arbeit doch gar nicht. Außer sie misstraut dem Diamantenschleifer Klotz. Also, Frau Zanoni findet heraus, dass Klotz mogelt, beschließt ihn zu erpressen und verlangt den Code vom Tresor. Mhm. Den Ladenschlüssel hat sie sowieso. Aber die Schuhabdrücke, das war keine Frauengröße. Ja. Die Schuhe von Frau Zanoni sahen ungefähr so aus. In dieser Größe. Passt nicht zum Schuhabdruck im Schnee. Viel zu klein. Aber was ist mit Herrn Zanoni? Genau. Moment. Lasst uns nochmal an den Eispalast heute Vormittag erinnern. Herr Zanoni kam im Dunkeln näher. Wie klang das ungefähr? Mal überlegen. Ich erinnere mich gut. Er ist gehumpelt. Stimmt. Sieht aus, als hätten wir unseren Täter. Ja, er könnte der Einbrecher gewesen sein. Ja, ich habe da eine Idee. Das hier ist der Schlüssel, den wir im Hinterhof gefunden haben. Karl, zeig mir bitte mal das Foto, das du vor dem Eingang zur Höhle von uns gemacht hast. Hier. Okay, zoom mal ganz ran an das Eingangstor. Zeig her. Am Tor fehlt das Vorhängeschloss. Aber warum? Wir müssen schnell zum Marienberg. So? Ich glaube, wir sind ganz nah dran. Bitte sehr, Willi. Der gleiche Stiefel, eine Nummer größer. Die Dame sagte, es sei ein wunderbarer Schuh. Wasserfest und dennoch atmungsaktiv. Klingt perfekt, Mama, aber wir müssen ganz dringend los. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tut uns leid, Frau Sauerlich. Aber Willi. Da müssen meine Zehen jetzt noch mal durch. Willi. Hab dich lieb! TKKG rannten zur S-Bahn. Von der Endhaltestelle aus mussten sie noch mal ein Stück zu Fuß durch den Schnee zum Gasthof am Fuße des Marienbergs laufen. Mit den geliehenen Schlitten an der Schnur ging's dann wieder den Berg hoch. Als sie den Höhleneingang erreichten, dämmerte es bereits. Komm, Oskar. Geschafft! Endlich! Ich kann nicht mehr. Taschenlampen raus. Alles klar. Das Tor zur Höhle ist nicht verschlossen. Das Vorhängeschloss fehlt. Los, Oskar, such! Er hat was gefunden. Ein Vorhängeschloss. Gut gemacht, mein Kleiner. Seht mal die ganzen Kratzer. Das Schloss wurde gewaltsam geöffnet. Mit Sicherheit. Vielleicht mit diesem Steinbrocken hier. Da sind Schlagspuren drauf. Jetzt probier schon, ob der Schlüssel passt, Tim. Warte, wo hab ich den jetzt? Sag jetzt nicht, du hast ihn verloren. Nein, hier ist er. Oh. So. Oh. Der Schlüssel passt. Wir können also davon ausgehen, dass Matteo Zanoni im Hinterhof des Juweliers war. Und dort seinen Schlüssel verloren hat, als er gestürzt ist. Und weil er das erst hier oben am Tor bemerkt hat, hat er das Schloss mit einem Stein aufgeschlagen. Heißt das also, er hat die Diamanten in der Eishöhle versteckt? Das heißt auf jeden Fall, dass ich sofort meinen Vater informiere. Er muss dringend herkommen. Ja. Und wir? Ich meine, bis Kommissar Glockner kommt, vergeht vielleicht eine Stunde. Sollen wir jetzt so lange in der Kälte warten? Schlechte Idee. Na dann kommt mit. Du willst da rein? Nicht schon wieder. Claro. Noch schlechtere Idee. Jetzt kommt schon. Wir sehen uns nur mal um. Also los. Rein, Oskar. Dann warte wenigstens auf mich. TKKG verschwanden im dunklen Stollen. Wenige Augenblicke später hielt ein Auto auf dem Parkplatz. Es war nicht Kommissar Glockner, sondern ein roter Pickup. Matteo Zanoni stieg aus, sah die vier Schlitten und fixierte das offene Tor zur Höhle. Seine Augen formten sich zu Schlitzen. Hatte Henrik also recht, die Kinder sind nah dran. Na, wartet. Diese Eisskulpturen werden mir immer unheimlicher. Was genau hast du jetzt vor, Tim? Schatzsuche, Klößchen. Schatzsuche. Psst, Leute, da war jemand. Quatsch. Wir sind allein. Wie sollen wir denn hier die Diamanten finden? In all dem Gefunkel und Geglitzer. Ich denke, dass wir heute Vormittag ganz nah dran waren. Na klar. Die Schatztruhe mit den Edelsteinen aus Eis. Stimmt, Karl. Das wäre ein perfekter Ort, um Diamanten zu verstecken. Da vorne rechts geht's zur Eisabenteuerwelt. Im Schein der Taschenlampen näherten sich Tim, Karl, Gabi und Klößchen langsam der Schatztruhe. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir verfolgt werden. Das bildest du dir nur ein. Deine Angst schlägt dir ein Schnippchen. Hier ist die Einbuchtung. Beunruhigt leuchtete Klößchen auf die spitzen Glaseiszapfen, die drohend über ihnen schwebten. Die Eiszapfenfalle. Keine Sorge. Zanoni ist ja nicht da. Die muss doch bestimmt von Hand ausgelöst werden. Wartet! Und? Ziemlich kalt. Ich spüre, dass die kleinen Eissteinchen in meiner Hand schmelzen. Spricht nicht für echte Juwelen. Also Fehlanzeige. Ja, aber weiter unten. Die fühlen sich irgendwie anders an. Härter. Nimm mal einen raus. Hier. Leuchtet mal. Ja, eindeutig kein Eis. Hey, ich habe hier noch den Diamantprüfer von Frau Zanoni. Hier. Grünes Licht. Oh. Das ist ein Diamant. Wahnsinn. Ich fasse es nicht. Wir haben die Beute gefunden. Wow. Fall gelöst, Freunde. Was war das? Habt ihr das gehört? Klang wie das Surren einer Überwachungskamera. Da oben. An der Kamera blinkt ein Lämpchen. Warum ist die Kamera an? Karl? Schnell. Drückt euch gegen die Pelzwand. Verdammt, war das knapp. Die Eiszapfen aus Glas sind nach unten gerasselt. Die hätten uns beinahe erwischt. Zanoni ist da. Wir müssen raus hier, und zwar schnell. Quetscht euch zwischen den Eiszapfen durch zum Stollen. Los! Das ist leichter gesagt als getan. So, geschafft. Und jetzt nichts wie raus. Hinter uns ist eins dieser Grubendinger. Mist! Kommt immer näher! Grubenhund! Das ist Zanoni! Er ist schneller als wir! Bleibt stehen hier, Wotzner! Und jetzt? Euch fertig! Tim, hast du eine Idee? Ist das rutschig hier? Rutschen! Das ist es! Da vorne links, da gibt's eine Eisrutsche. Die ist mir schon bei unserem ersten Besuch hier aufgefallen. Sie müsste uns direkt zum Ausgang bringen. Eine Eisrutsche? Ja! Der Stollen mit den Schienen macht eine Kurve und geht nur leicht bergab, damit die Schienenwagen den Höhenunterschied schaffen. Aber hier runter ist die Abkürzung. Schneller! Zanoni ist fast da! Also, alle hinsetzen und runter da. Ja, wenn das mal gut geht. Komm auf meinen Schoß, Aske! Und los! Das war der Hammer. Ich liebe Rutschen. Und Oskar auch. Weltklasse Rutschpartie. Leider können wir kein zweites Mal. Kommt schnell. Hier ist der Ausgang. Ja, okay. Geschafft. Macht das Tor zu. Beeilt euch. Und jetzt brauchen wir Schnee. Los, noch mehr! Hier noch. Hier ist ein richtiger Klumpen. Okay, das sollte reichen. Super. Hallo? Hallo? Der Täter ist mit seiner Beute gefangen. Seht mal da unten, Blaulicht. Ich glaube, Papi ist gleich da. Und meine Zehen sind schon wieder steif gefroren. Aber du hast doch noch recht behalten, als du gesagt hast, dass du diesen Fall mit nassen Zehen löst. Solange meine Zehen nicht abbrechen und im Schuh stecken bleiben, wenn ich sie ausziehe, alles gut. TKKG wärmten sich gerade im Polizeiwagen von Kommissar Glockner auf, als dieser Herrn Zanoni in Handschellen aus der Höhle führte. Du hast ihn. Gut gemacht. Ihr habt das gut gemacht. Aber mal wieder größtenteils ohne Polizei. Wir haben Sie immer informiert, Herr Glockner. Stimmt. Meine Kollegen stellen gerade die Beute sicher. Müssen Sie noch woanders suchen als in der Schatztruhe, Herr Zanoni? Nein, nur dort. Verdammte Höhle. Hat mir kein Glück gebracht. Voll in die Pleite geschlittert damit. Tja. Jetzt sitzen mir die Banken im Nacken. Oh. Wegen der Kredite. Das ist nicht schön, aber noch lange kein Grund, Diamanten zu stehlen. Henrik Klotz ist übrigens auch geständig. Er hat immer wieder einen Diamanten eingesteckt und durch einen geschliffenen Bergkristall ersetzt. Und Frau Zanoni hat das bemerkt und dann haben die Zanonis Herrn Klotz erpresst. Genau. Und weil Henrik Klotz wusste, wann Herr Zanoni zuschlagen würde, hat er sich für diese Nacht einen Termin im Schlaflabor organisiert, um auf jeden Fall ein Alibi für die Tatnacht zu haben. Hut ab, ihr habt mal wieder euren detektivischen Spürsinn bewiesen. Mhm. Gemeinsam mit dieser Amelie übrigens. Oh. Die hat sich bei mir gemeldet. Bei Amelie müssen wir uns auch noch bedanken. Sie hat großartige Arbeit geleistet. Allerdings. Mit ihrer Hilfe haben wir herausgefunden, dass hinter dem Einbruch eine Erpressung stand. Wir könnten ihr jetzt gleich noch einen Besuch abstatten. Mhm. Wir brauchen hier noch ein Weilchen, aber dann kann ich euch mitnehmen. Nicht nötig. Wir haben die Schlitten und das Flutlicht ist an. Nachtabfahrt! Na dann, viel Spaß! Auf jeden Fall! Och nö, meine Zehen fallen jeden Augenblick ab. Du machst nicht mit, Klößchen? Nö, auf keinen Fall. Nein, nein, nie im Leben. Aber unten im Gasthof wartet heiße Schokolade auf uns. Okay, überredet. Los geht's! Na,